ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin moin, Servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz, bevor ich weitermache, kurz schauen. Genau. Mit der App Sprachübersetzer App und Offline Wörterbuch. Langer Name für eine schöne App. iMessage App, Apple Watch App, Versionsnummer 2.2 liegt vor, 104 Megabyte groß. Deutsch, Englisch sind nur einige der Sprachen, die unterstützt werden, und sie kostet 13,99 €. Ich habe für die App vor wirklich, wirklich langer, langer Zeit einen Promocode bekommen. Vielen Dank, thank you very much an dieser Stelle. Dafür noch einmal, das muss ja noch mal gesagt werden. Ich habe die App irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich sie noch nie besprochen habe, aber irgendwie ist die im Review-Ordner gelandet. Ja, und da ein wenig untergegangen. Gehen wir weiter. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer, wurde das letzte Mal im Dezember letzten Jahres aktualisiert. Und hat bei 2293 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ich für meinen Teil würde glatte 5 Sterne dafür geben. Ich lese mal die Beschreibung euch vor. Sprachübersetzung war noch nie zuvor so leicht. Reisen Sie um die Welt und kommunizieren Sie auf einfache Weise in jedem Land. Sprachübersetzer wird unmittelbar übersetzte Redewendungen aussprechen, und zwar im Handumdrehen. Kommunizieren Sie reibungslos am Flughafen, im Hotel, an der Tankstelle, im Supermarkt oder jedem anderen Ort. Packen Sie Ihre persönlichen Dolmetscher in die Tasche und nutzen Sie in jeder Zeit und überall. Sprachübersetzer ist eine unverzichtbare Lernhilfe für Kinder und Erwachsene. Lernen Sie neue Redewendungen und hören Sie sich die korrekte Aussprache an. Fangen Sie jetzt an, Sprachübersetzer zu nutzen, und Sie brauchen nie wieder die richtigen Redewendungen im Wörterbuch nachzuschlagen. Sagen Sie irgendeine Redewendung und Ihr Dolmetscher wird die Übersetzung laut aussprechen. Funktionen: über 100 Sprachen im Sprache-zu-Sprache- und Text-zu-Text-Modus. Offline-Wörterbuch mit Spracheingabe. Unterstützung für 3D-Touch, direkt vom Startbildschirm übersetzen. Unterstützt Apple Watch, Sprache-zu-Sprache-Unterhaltungsmodus. Die beste Stimmenerkennungstechnologie. Sie können Ihren Text ansagen oder eingeben, um ihn übersetzen zu lassen. Intelligenter Text-zu-Text-Modus. Beschleunigen Sie Ihre Texteingabe mit Tipphinweisen. Lesen Sie wichtige Redewendungen offline über den Verlauf. Übersetzen Sie Ihre Chats mit der iMessage-Erweiterung. Bearbeiten Sie Ihre Übersetzung. Wandeln Sie Texte mit nicht-lateinischem Alphabet um. Betrachten Sie den Unterhaltungsverlauf. Kopieren, einfügen und teilen Sie Übersetzungen mit einer Berührung. Funktioniert mit allen Apps, die Textfreigaben unterstützen. Intuitive Dialogoberfläche. Lesen Sie den übersetzten Satz laut vor. Steuern Sie die Geschwindigkeit der Stimme. Männliche und weibliche Stimmen verfügbar, unterstützt iOS 10. Derzeit werden Sprache-zu-Sprache-Übersetzungen unterstützt. Also ich werde euch jetzt nicht alle Sprachen vorlesen, aber zum Beispiel Arabisch, Ägyptisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Slowakisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Schwedisch, Türkisch, Thailändisch und noch viele mehr. Ihr könnt das Ding nutzen, ihr könnt eintippen, was ihr übersetzen wollt, und dann in eine der gewünschten Sprachen es übersetzen lassen. Oder ihr selbst sagt, sprecht da rein, was übersetzt werden soll, oder haltet das einfach jemanden in einem fremden Land, den ihr nicht versteht, vor den Mund, und der spricht rein und übersetzt es dann ins Deutsche. Das Ganze funktioniert sehr schnell, sehr gut. Die Spracherkennung ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und was soll ich sagen? Habt ihr einen Bedarf für einen Sprachübersetzer? Dann ist diese App meiner Meinung nach die 14 Euro, obwohl das auf einmal natürlich relativ viel ist oder recht viel Geld ist, auf jeden Fall wert, weil das Ergebnis überzeugt einfach.